Eine Insolvenz des angeschlagenen Handels- und Touristikkonzerns Arcando rückt immer näher. Der interministerielle Ausschuss der Bundesregierung hat nun auch den Arcando-Antrag auf Gewährung eines Rettungsdarlehens in Höhe von 437 Millionen Euro als nicht genehmigungsfähig zurückgewiesen. Das Unternehmen erhält aber eine letzte kurze Frist, um einen neuen, substanziell verbesserten Antrag zu stellen. Die Zeit drängt, am Freitag laufen Kredite von Banken aus, die diese nicht bereit waren, ohne Staatshilfe zu verlängern. In der Ablehnung des Kreditantrags auf Rettungsbeihilfen heißt es, die Hauptaktionäre Schickedanz und Sal Oppenheim seien nicht zu einem verstärkten finanziellen Engagement bereit gewesen. Eine nur zum Teil von den Hauptaktionären in Aussicht gestellte Kapitalerhöhung von 150 Millionen Euro zum Ende des Jahres erfülle in keiner Weise die geforderte verstärkte Beteiligung der Eigentümer an einem Rettungskonzept. Und weiter, die Banken hätten sich nicht in der Lage gesehen, selbst bei einer 100%igen Bürgschaftsübernahme Kredite in Höhe von 437 Millionen Euro für die Rettungsphase zu gewähren. Die Vermieter der Karstadthäuser, in erster Linie High Street, aber auch Oppenheim-Esch, seien nicht zu einer deutlichen Reduzierung der überhöhten Mietbelastungen für die Kaufhäuser bereit gewesen. Wenig Hoffnung auf die Gewährung eines 437 Millionen Rettungskredits hatte zuvor der stellvertretende Regierungssprecher Thomas Steg gemacht. Diesmal, so Steg, werde es keine politische Entscheidung wie bei Opel für die Gewährung von Staatshilfen geben. Über Rettungsbeihilfen entscheiden die zuständigen Gremien, Bund-Länder-Ausschuss mit den entsprechenden Ressorts der Bundesregierung. Und das Kabinett wird auch bei einer zugegebenermaßen politisch eminent wichtigen Frage nicht plötzlich Kompetenzen an sich ziehen, die es in vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit auch nicht an sich gezogen hat. Damit hatte Arcando an einem Tag zwei Hiobsbotschaften zu verdauen, denn auch mit dem Antrag auf Gewährung von Staatshilfen aus dem Deutschlandfonds in Höhe von 650 Millionen Euro hat sich Arcando eine Abfuhr eingeholt. Steffen Moritz, Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. Es hat der Lenkungsausschuss des Wirtschaftsfonds Deutschland getagt und hat den dort vorliegenden Antrag der Firma Arcando auf Mittel aus dem Wirtschaftsfonds Deutschland abgelehnt. Es bestehen zum einen erhebliche Zweifel an der Tragfähigkeit des Konzeptes. Im Übrigen sind auch die Kriterien des Wirtschaftsfonds Deutschland zur Förderungswürdigkeit des Unternehmens nicht erfüllt. Die Bundesregierung erwartet, dass nicht nur die Hauptanteilseigner, die Gläubiger, Banken und Vermieter weitere substanzielle Zugeständnisse machen. Sie hofft auch darauf, dass die Fusionsgespräche zur Zusammenlegung von Karstadt und Kaufhof zu einer deutschen Warenhausgesellschaft zwischen dem Arcando-Konzern und dessen Konkurrenten Metro ergebnisorientiert geführt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach wie vor skeptisch, was ein tragfähiges Geschäftsmodell der Karstadt-Warenhäuser angeht und übte Kritik an den Hauptanteilseignern des Arcando-Konzerns und an deren Managern. Was mir nach wie vor fehlt, ist die Dringlichkeit, mit der man sich um eine Lösung kümmert, seitens der Eigentümer, seitens der Gläubiger. Was wir nicht machen werden, das ist Lösungen aufzeigen, von denen wir wissen, dass sie gerade mal 3, 4, 5, 6 Monate halten, aber letztlich keine Lösungen für dauerhafte Arbeitsplätze sind. Eine Insolvenz will nun auch die SPD nicht mehr ausschließen. Bundesfinanzminister Steinbrück. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die Verantwortung tragen, die auch auf der Wegstrecke der letzten Monate, um nicht zu sagen der letzten Jahre, Arcando in diese Situation hineingeführt haben, dass die selbstverständlich eine Verantwortung zu übernehmen haben. Und ich für meinen Teil schließe nicht aus, ist auch ein Insolvenzplanverfahren als letzte Lösung keineswegs ausgeschlossen.